Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Stressminimierungs- und Freiheitspodcasts. Mein Name ist Björn Uhrig und in meinem Podcast zeige ich dir Wege auf, wie du Stress abbauen, Verspannungen lösen und so wieder mehr Zeit und Freiheit für die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben zur Verfügung hast. Los geht's mit unserem heutigen Thema. Eine 5 Top-Tipps für dich, wie du stressfreier lebst. Warum ist das für mich so wichtig? Denn für mich ist stressfrei Leben die Grundlage für Gesundheit, Glück, Erfolg und auch Zufriedenheit im Leben. Wie werden wir vorgehen? In dieser ersten Folge erhältst du eine Übersicht von mir, welche meine 5 Top-Tipps sind. Und ich werde zu jedem der 5 Top-Tipps eine kurze Umschreibung geben, um was es genau bei diesen Tipps geht. In den anschließenden 5 Folgen dazu werden wir zusammen auf jeden Tipp einzeln eingehen. Das heißt, Tipp Nummer 1 in der nächsten Folge, Tipp Nummer 2 in der übernächsten und so weiter. Dort werden wir dann detailliert in die einzelnen Themen einsteigen. Ich werde dir erläutern, wieso und weshalb du diese Punkte anwenden solltest, was der Hintergrund ist. Und natürlich werde ich auch mit dir teilen, wie du dieses praxisnah und einfach in den Alltag umsetzen kannst. Beginnen wir mit Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 1, verbringe täglich Zeit mit dir. Zu Neudeutsch auch Me-Time genannt. Es geht darum, dass du eine bestimmte Zeit hast, die du täglich nur mit dir verbringst. Das heißt, keine Familie, keine Arbeitskollegen, sondern du kannst dich auf dich fokussieren. Wie viel Zeit? Also die Anzahl der Minuten ist nicht so entscheidend. Es geht darum, was du in dieser Zeit machst und wie du dadurch dich weiter entspannst in dieser Zeit. Aber genau wie viel Zeit du brauchst, welche Möglichkeiten es gibt, das erarbeiten wir zusammen. Das erkläre ich dir in dem nächsten Podcast, wenn wir tief in die Materie einsteigen. Wie bekomme ich das hin, auch wenn ich viel zu tun habe, wenn ich viele Verpflichtungen habe, täglich in mein Leben Me-Time, Zeit für mich alleine einzufügen, zu integrieren. Der Top-Tipp Nummer 2 ist eine Kombination. Und zwar, es geht um Bewegung und es geht um Natur. Sprich, gehe täglich einmal nach draußen, bewege dich in der Natur. Auch da gehen wir ganz genau wieder auf den Punkt ein, wie das in der Praxis umzusetzen ist. Denn jeder hat andere Voraussetzungen. Vielleicht wohnst du in einer Stadt. Wenn du in einer Stadt wohnst, kannst du nicht schnell mal in einem Wald spazieren gehen. Aber du hast zum Beispiel Alternativen. Du kannst in einem Park spazieren gehen. Es geht darum, Bewegung, gleichmäßig bewegen. Es geht darum, nicht anstrengende Tätigkeiten zu machen, sondern es geht darum, sich gleichmäßig zu bewegen und draußen in die Natur. Auch hier werde ich dir genau aufzeigen, wieso das so sinnvoll ist und warum dass diese einfache Regel, die übrigens die Yogis in Indien schon seit Tausenden von Jahren anwenden, so effektiv ist, wenn wir sie nur regelmäßig anwenden. Und wenn wir auch vor allen Dingen wissen, wie wir sie anwenden müssen, beziehungsweise so, dass es für unser Gehirn leicht ist und dass es keine Aufgabe darstellt, sondern dass es nach der Zeit einer Freude dasteht, dass ich diese Auszeit mir nehmen kann, dass ich es mir wert bin, dass ich es mir gönnen kann. Top-Tipp Nummer 3 ist: Richte eine handyfreie Zeit ein am Tag. Heute sind wir darauf schon so konditioniert, dass wir immer und ständig erreichbar sind, dass der Körper gewisse Reaktionen automatisch abruft. Das heißt, er ist in ständiger Bereitschaft, das Adrenalin ist schon etwas höher, denn es könnte sofort jemand anrufen, es könnte jemand eine Message schicken oder wir müssten reagieren. Und um diese Sache gegenzusteuern, dass wir auch wieder in die Entspannung reinkommen, bietet sich sehr gut an, dass du dir am Tag eine 30-minütige Handy-Auszeit nimmst und somit dem Körper signalisierst, dass er sich entspannen kann. Vielleicht kannst du dir jetzt noch gar nicht vorstellen, wie das möglich ist, ohne Handy zu verbringen. Ich aus meiner Erfahrung kann sagen, ich bin noch ohne Handy aufgewachsen. Mein erstes Handy habe ich bekommen, wie ich 20 Jahre alt war. Das heißt, ich habe schon erfahren, dass es möglich ist und kann dir deswegen auch Wege aufzeigen, wie du das umgesetzt bekommst. Und ich erkläre dir auch in dem Top-Tipp-Thema, wenn wir zur handyfreien Zeit kommen, warum das für den Kopf so wichtig ist, warum das für den Körper so wichtig ist und wie wir dem entgegenwirken können. Der Top-Tipp Nummer 4, halte regelmäßig auch mal die Luft an. Ja, du hast richtig gehört, ich habe gesagt, halte die Luft an. Vielleicht fühlt sich das für dich erstmal etwas komisch an, denn die Luft anhalten, was hat das mit Entspannung zu tun? Das wirst du ganz genau erkennen, wenn wir in diesem Podcast darüber, wenn wir zu diesem Thema kommen, Luft anhalten, eine kleine Übung machen. So viel kann ich dir vorher schon mal sagen. Es geht darum, den Fokus zu verschieben. Und eins kann ich dir auch versprechen, in dem Moment, wo du die Luft anhältst, kannst du noch so gestresst sein, wie du willst. Du kannst dich über Sachen aufgeregt haben. Dein Kopf hat sich mit Sachen beschäftigt. Der sicherste Weg, dass dein Fokus sich ändert, der schnellste Weg, dass dein Fokus sich sofort ändert, ist, indem du die Luft anhältst. Kommen wir nun zum letzten Tipp, zum Top-Tipp Nummer 5. Dies ist mein absoluter Lieblingstipp, mein absoluter Spezialtipp für dich. Und zwar geht es um Bäume. Entspanne dich, lege dich einmal an Bäume an, fasse an Bäume. Warum ist das mein Lieblingstipp? Ich habe diesen Tipp vor Jahren von meinem Yogalehrer in Indien beigebracht bekommen. Und mein Lieblingstipp ist es ganz klar dadurch, wie ich diesen Tipp gehört hatte, habe ich gedacht, was soll mir das helfen? Wie kann das funktionieren? Und wenn, ich bekomme das bestimmt nicht hin. Das warum ich das machen sollte und vor allen Dingen das, wie ich das machen sollte, war mir damals völlig schleierhaft. Aber mit der richtigen Anleitung, nachdem ich das Prinzip verstanden hatte, und diese Einleitung ist einfach und simpel, war ich sehr erstaunt, war ich überwältigt sozusagen von der Auswirkung. Vor allen Dingen, wie schnell das wirkt und welche Vorteile sich das bietet. Denn ich hatte mir das noch niemals vorher Gedanken gemacht, wie ein Baum mir helfen könnte zu entspannen. Hört sich für dich immer noch ein bisschen komisch an? Für mich war es damals auch. Es wird für dich wesentlich klarer sein, wenn wir in die Folge reingehen, wenn ich dir den Hintergrund erläutert habe, wenn du sehen kannst und wenn du auch mit dieser einfachen Übung schnell und einfach erkennen kannst, wie die Auswirkung im Körper ist. Eins kann ich dir schon mal versprechen. Es dauert nicht lange, es umzusetzen, es ist einfach umzusetzen und von der Effektivität her in einer kurzen Zeit so viel zu erreichen, so viel zu ändern und so ein Entspannungsgefühl hervorzurufen, war für mich jenseits von aller Vorstellungskraft. Und wie ich schon sagte, es war für mich jenseits von aller Vorstellungskraft. Das war die Übersicht meiner 5 Top-Tipps, wie du stressfrei erlebst. Kurz noch einmal zur Wiederholung. Top-Tipp Nummer 1, Me-Time, verbringe täglich Zeit nur mit dir selbst. Top-Tipp Nummer 2, geh einmal am Tag raus und beweg dich in der Natur. Top-Tipp Nummer 3, richte eine handyfreie Zeit jeden Tag ein, sodass du vor Handy und telefonisch in keinster Weise irgendwie erreichbar bist. Tipp Nummer 4, halte regelmäßig auch einmal die Luft an, um deinen Fokus sofort und super schnell woanders hin zu verschieben. Und zu guter Letzt, Top-Tipp Nummer 5, lehne dich an einen Baum. Ich freue mich, dich nächste Woche wieder zu hören. Wir beginnen mit der Top-Tipp Nummer 1, Me-Time. Wieso solltest du jeden Tag eine gewisse Zeit nur mit dir selbst zu verbringen? Welche Möglichkeiten hast du da? Wie kommen wir in die Umsetzung? Wie gesagt, praxiserprobt, zeitsparend und effektiv. Ich freue mich wieder, dich nächste Woche begrüßen zu dürfen. Dein Stressminimierer, Björn Uhrig. Ich hoffe, dass du für dich etwas mitnehmen konntest. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann bewerte diesen Podcast positiv. Denn je mehr gute Bewertungen, desto mehr Hörer und desto größer ist die Chance auf ein stressfreies Leben und auf mehr Freiheit für uns alle. Einen schönen Tag wünsche ich dir und bis bald, Björn Uhrig.